sind wir verpflichtet, alle Wahrheiten zu glauben, welche die Kirche uns lehrt. Ist doch ein bisschen viel für manche. Ja, wir sind verpflichtet, alle Wahrheiten zu glauben, welche die Kirche uns lehrt, und Jesus Christus erklärt, dass der, welcher nicht glaubt, schon gerichtet ist. Ja. Selbst für die Papstfrage, für die Autoritätsfrage heute sehr bedeutend, dieses Zitat aus dem 3. Kapitel beim heiligen Johannes. Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Ja. Wir sind verpflichtet, alle Wahrheiten zu glauben. Ja. Wer eine einzige Glaubenswahrheit bewusst leugnet, nicht glaubt, sich zu glauben weigert, der verliert den ganzen Glauben, weil der Glaube eben die Annahme dessen ist, was Gott geoffenbart hat. Da kann ich nicht auswählen. Die Rosine mir aus dem Kuchen picken, das geht nicht. Das glaube ich und das andere lasse ich beiseite, das glaube ich nicht, wie es die meisten ja heute machen. Viele Glaubenswahrheiten, die Katholiken sein wollen, Katholiken zu sein vorgeben, aber doch nicht glauben. Die Realpräsenz Christi im Allerheiligsten Altarsakrament oder die unbefleckte Empfängnis der Mutter Gottes und so weiter. Ganze Reihe Dogmen, die immer wieder ganz ausdrücklich den Leuten geleugnet werden. Abgesehen von vielen Lehren der Kirche,